dem alten Zaun im Morgengrauen. Regenstümper konnte immer saufen, fressen und saun im Morgengrauen. Regenstümper, kalter Winter, zum Scheißen ging's zum Baum im Morgengrauen. Oh Gott, er hat verlernt, wie man einen Apfel entkernt. Oh, Trostlosigkeit, endlose Depressionen.